Zur Gratulation zum erfolgreichen Testschuss der interkontinentalen ballistischen Rakete vom Typ Fassung 14 in der TIVK veröffentlichten jüngst das nigerianische nationale Kim Il-sungismus-Kim Jong-ilismus-Studentenkomitee, die Kim Il-sungismus-Kim Jong-ilismus-Studentengruppe Nigerias, die Juche-Philosophie-Studentengruppe Nigerias, die Songun-Politik-Studentengruppe Nigerias und die Studentengruppe für den Geist des Schaffens aus eigener Kraft Nigerias eine gemeinsame Erklärung. Sie betonten, der große Erfolg bei diesem Testschuss gelte für einen weiteren glänzenden Sieg des koreanischen Volkes in der jahrzehntelangen Konfrontation mit dem Imperialismus und den USA. Sie wünschten dann, dass die Armee und das Volk der TIVK die Landeskraft allseitig verstärken und beim Aufbau eines starken sozialistischen Staates und bei der Wiedervereinigung des Vaterlandes noch größeren Sieg erringen.